NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Patricia Highsmith ist eine Meisterin der Ambiguität, auch im moralischen Sinne. In diesem Hörspiel brilliert der Schauspieler Bruno Ganz in der Rolle des erfolglosen Kriminalschriftstellers Bartleby, dessen Ehefrau Alicia spurlos verschwunden ist. Nur lässt ihn das merkwürdig gelassen. Kann er, der verzweifelt nach einer spannenden Geschichte für seinen Roman sucht, nicht mehr unterscheiden zwischen Fiktion und Wirklichkeit? In dieser prominent besetzten Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1990 hören Sie neben der von Bruno Ganz die Stimmen von Sabine Sinjen, Annemarie Marx-Rocke, Eva-Maria Bauer und vielen anderen. Der Geschichtenerzähler. Kriminalhörspiel von Hans-Dieter Schwarze. Nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Erster Teil. Mein Gott, Sydney, ich bin doch schon öfter mal weggefahren. Müssen wir uns denn weiter kaputt machen? Na, du redest doch jeden Tag vom Sterben, Sid. Du bist der Einzige, der dieses Sterbegerede witzig findet. Bitte frag Mrs. Lilybanks. Steck deine Einfälle besser in deine Arbeit, da gehören sie hin, da bringen sie was. Ich mal den Strand von irgendwo und du schreibst das Werk des Jahrhunderts. Die Schreiberei ist ja eh deine große Liebe. Ich bin dir nur dazwischen gekommen. Schreib, wozu du Lust hast, dann kommt auch was Gutes dabei heraus. Gegenseitig erschießen können wir uns dann immer noch. Schreib, um Gottes Willen, schreib. Notizmittwoch, 3. August. Gestern vom Auto. Endloser Zickzacklauf eines Kaninchens im Scheinwerferlicht. Schlusstiteleinstellung für neue Fernsehserie. Morgen, wenn die Schwiegereltern nerven, verlangen die letzten Fotos ihrer Tochter. Zwecks Weitergabe an die Polizei. Mutter und Schwiegermutter. Warum trauen mir die Alten nicht zu, dass ich selbst aufs Revier gehe? Ich wollte Alicia mit einem nassen Handtuch erschlagen. Sie warf mit Tassen nach mir vor 4 Wochen. In meiner Fantasie ist sie mindestens 20-mal gestorben. An spurenlosem Gift. Vielleicht fiel sie inzwischen bei dem versuchenden Vogel aus der Dachrinne zu retten. Aus einem Speicherfenster. Muss meine Morde sorgfältiger planen, die Handlung konsequenter durchführen. Deine Worte, Alicia, ich liebe dich. So. So jung und schon bei der Polizei treten Sie ein. Setzen Sie sich. Das Wohnzimmer ist dort, bitte. Ich habe nur ein paar Fragen, Mr. Bartleby. Brauchen Sie eine feste Unterlage? Danke, ich bin es gewohnt, meine Notizen auf den Knien zu schreiben. Es geht um meine Frau. Wann haben Sie Alicia Bartleby zuletzt gesehen? Vor 4 Wochen, am 2. Juli. Wo? In Ipswich. Ich habe sie in den Zug nach London gesetzt. Wissen Sie die Uhrzeit noch? Auch den Tag. Es war Sonnabend, 11.30 Uhr. Danke. Wohin wollte sie fahren? Zu ihrer Mutter. In welcher Stimmung war ihre Frau? Im Bester. Sie wollte malen und eine Weile für sich sein. Ich war schlechter Laune, wissen Sie. Wie immer, wenn mir nichts einfällt. Dabei bin ich ganz harmlos. Mr. Bartleby, finden Sie es nicht ungewöhnlich, überhaupt keine Nachricht zu kriegen? Keinen Brief, keinen Anruf, keine Postkarte? Nein, eigentlich nicht. Alicia hat mich vor ihrer Abreise gebeten, keine Verbindung zu ihr zu suchen. Sie wollte schreiben, wann sie zurückkommt. Und dass sie auch ihrer Mutter nicht geschrieben hat, finden Sie nicht zumindest das ungewöhnlich? Doch, vielleicht. Auf einen Hinweis ihrer Schwiegermutter suchen wir erst einmal in der Nähe von Brighton. Wie kommt sie gerade darauf, junger Mann? Selbst wenn ich das wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Kennen Sie andere Orte, wo Ihre Frau hingefahren sein könnte? Nein. Hat sie gesagt, wie lange sie wegbleiben wollte? Nein, hat sie nicht. Das gehörte auch zu unserer Verabredung. Dann haben Ihre Schwiegereltern kaum Grund zur Sorge? Natürlich nicht. Aber heute steht ja wohl etwas in den Zeitungen. Ich habe es aus der Times. Wenn meine Frau liest, dass ihre Familie sich sorgt, dann wird sie sich bestimmt melden. Im Express ist auch ein Bild von ihr. Könnte es sein, dass ihre Schwiegereltern gar nicht wissen, dass ihre Frau eventuell 6 Monate wegbleiben will? Ich habe diese Möglichkeit meiner Schwiegermutter verschwiegen, damit sie sich nicht unnötig ängstigt. Ich glaube, das ist alles, was wir im Augenblick wissen müssen, Mr. Bartleby. Hoffen wir, dass Ihre Frau sich heute meldet. Polizist, immer noch mit Rat am Straßenrand, prüft Notizen. Dreht sein Rad um, steigt auf. Schlägt natürlich den Weg zu Mrs. Lilybanks ein. Nachbarschaftsbefragung. Möglicher Dialog. Wie bitte? Sie nennen Mr. Bartleby. Sympathisch und einen eiskalten Verrückten. Entschuldigen Sie, Miss Lilybanks, das passt doch nicht zusammen. Mit Sicherheit nicht zu einem Mörder. Nein, auch nicht zu einem Autor von Fernsehkrimis. Entschuldigen Sie. Würden Sie sagen, dass Sie die Bartlebys gut kennen? Nein, das sind nette Nachbarn. Aber ich bin erst seit Ende Mai hier. Alicia und ich haben manchmal zusammen gemalt. Sie haben Mr. Bartleby ab und zu gesehen, seit seine Frau weg ist, nicht wahr? Oh ja, er war zum Essen hier und ich war bei ihm drüben zum Picknick. Hatten Sie den Eindruck, dass er sich Sorgen macht? Keine Spur. Er wusste ja, dass sie wegbleiben wollte. Wer sagte das? Sie oder Ihr Mann? Sie selbst. Sie kam an dem Donnerstag oder Freitag, glaube ich, bevor sie abfuhr, zu mir und sagte, sie wolle einmal ungestört nachdenken und malen. Das täte beiden gut. Hm. Und nichts von Depression oder Lebensunmut zu spüren? Nichts bemerkt. Haben Sie inzwischen etwas von ihr gehört? Nein, das hätte ich Mr. Bartleby doch gesagt. Haben Sie nicht erwartet, etwas von ihr zu hören? Ja, also eigentlich ja. Aber man sollte einen Menschen erlauben, für eine Weile alles hinter sich zu lassen, wenn er das möchte, junger Mann. Fanden Sie, dass die beiden gut miteinander auskamen? Dachte Mrs. Bartleby daran, eine Stellung anzunehmen? Nie sowas gehört. Ist Mrs. Bartleby eine gute Hausfrau? Leidlich. Sie versteht sich eher als Künstlerin. Seitdem Mrs. Bartleby fortging, haben Sie da etwas Ungewöhnliches bemerkt? Besucher, Lieferungen, fremde Autos, auffällige Änderungen im Haus oder im Garten? Nein, nein, nichts Ungewöhnliches. Mrs. Bartleby hat auch nie jemanden erwähnt, den sie treffen wollte, einen Mann etwa? Unsinn! Na, das sind Sie jetzt ganz auf der falschen Fährte. Wie siehst du denn aus? Zu deinem Geburtstag habe ich einen Kuchen gebacken und die Haare gefärbt. Gefällt's dir nicht, lieber? Wunderbar. Ich nehme an, du hast die Zeitung gelesen. Was willst du nun machen, Alicia? Prost. Viel Glück, lieber. Bekomme ich keinen Kuss? Danke dir. Auch für den schönen Kuchen. Was kann ich noch für dich tun, mein Geburtstagskind? Du hast nicht die Absicht, deiner Familie oder der Polizei zu sagen, wo du bist? Nein, ruhig mich hier weg. Ich habe an Engmering gedacht. Es liegt auch am Strand und ein bisschen näher bei Brighton und der Busstation. Prost! Wird das nicht komisch aussehen? Die gefärbten Haare und... Nur nicht nervös werden, lieber. Wir sollten klüger sein. Ich kann es mir einfach nicht leisten, in eine dumme Sache mit der Polizei hineingezogen zu werden. Bloß wegen einer Liebesgeschichte. Ach, mehr ist es nicht. Du weißt sehr gut, dass ich dich heiraten will, aber so fängt man das nicht an. Möchtest du, dass ich gerade jetzt meine Stellung verliere? Als ich heute im Zug saß und hierher fuhr, war mir verdammt ungemütlich zumute. Edward, sieh mal, wenn wir morgen hier ausziehen, dann verlieren wir nur 5 Tage von den 2 Wochen, die wir schon bezahlt haben. Geld ist unwichtig. Geld ist immer wichtig. Ich rufe dich morgen im Büro an und sage... Liebling, bitte, ruf mich niemals im Büro an. Das habe ich dir schon mehrfach gesagt. Gut, schön. Dann treffe ich dich morgen Abend um 7 am Bahnhof in Brighton. Wie lange soll das so weitergehen? Vielleicht noch ein paar Wochen. Lieber, findest du denn nicht, dass wir glücklich sind? Ja, wir waren glücklich, ja. Nein, wir sind's noch immer. Trotzdem beunruhigt mich das mit der Polizei. Also gut, was soll ich tun? Kannst du nicht morgen zu deinen Eltern fahren und ihnen erzählen, du hättest diese Zeit zum Nachdenken gebraucht und wüsstest jetzt, dass du dich scheiden lassen willst und dann sprichst du mit Sydney. Und bis dahin lässt du mich ganz draußen. Häuslich, Edward. Tun wir etwas Illegales? Ach, aber Liebling, ja. Jetzt erst recht, wo die Polizei die Sache in die Hand genommen hat. Wenn ich es so mache, dann kann ich dich viele Monate nicht sehen. Nicht bei dir sein. Ich schaue nach unserem Essen. Alicia, dein Mann. Ich habe so das Gefühl, ein bisschen tut dir der leid. Sydney, der hat mich nie wahrgenommen. Weder als Mensch noch als Künstlerin. Für den sind alle Leute nur so Ideen. Oh, entschuldigen Sie, mein Herr. Ist mir auch schon passiert. Soll ich einen Tee machen, Herr Inspektor, der löst? Mein Husten gehört zu meiner Gesundheit. Da muss ich nichts lösen. Bei Ihrem Gang durchs Haus werden Sie bemerkt haben, dass meine Frau ihren Farbkoffer, aber nicht ihre Staffelei mitgenommen hat. Haben wir. Kann es sein, dass da Winterkleider fehlen? Ja, einige. Da hat Ihre Frau ja weit vorausgeplant. Auch ein Tuchmantel mit Pelzkragen fehlt. Was hatte sie auf den Bahnsteigern? Weiß ich nicht mehr. Ihren braunen Regenmantel trug sie beim Arm. Auf welchem Bahnhof war das? Camps Hirsch. Mir sagten Sie Ipswich. Entschuldigung. Natürlich Ipswich. Haben Sie da jemanden gesehen, den Sie kannten? Leider. Leben Sie wohl, Mr. Bartleby. Warum hat mich der Inspektor so blöd angeguckt? Bloß, weil ich das Wörtchen leider sage? Alicia meldet sich nicht, schon zwei Polizeibeamte im Haus. Scheinbar habe ich Alicia umgebracht und sie fängt bereits an, eine wirksame Rolle in der Realität zu spielen. Ganz schön absurd. Ich habe ein eingebildetes Schuldbewusstsein und sage ein total verdächtig wirkendes leider. Toll. Der Inspektor war in der Garage, sah die Fußbodenbretter, hob sie nicht auf. Weil der Mann kein Schriftsteller ist, kann er mir keine guten Fragen stellen. Punkt. Steifer, höflicher Abschied. Britisch. Schauplatzwechsel. Was passiert drüben bei Mrs. Lily Banks? Sie wird ein gutes Wort für mich einlegen. Oder eher nicht? Schön verrückte Dramaturgie. Nichts für einen Erfolgsroman, aber gut für mich. Ich fange an, mir Spaß zu machen. Mrs. Lillibanks, treten Sie ein. Wie geht es Ihnen, Sydney? Die Polizei war wieder da. Bei Ihnen ja auch. Dabei gibt es überhaupt nichts Neues. Nein. Oh, es tut mir wirklich leid, Sydney. Ich glaube, sie verbirgt sich irgendwo. Sie will lieber den ganzen Aufruhr auf sich nehmen, als sich finden zu lassen. Wenn sie zurückkommt, werden die Eltern sehr böse sein. Es sind so korrekte Leute. Whisky oder Tee? Weder noch. Vielen Dank. Ich wollte nur wissen, wo Sie diesen Teppich herhaben. Ich brauche einen für mein Wohnzimmer. Der ist von Abbott in Debenham. Sie hatten dort einige dieser orientalischen Art. Gar nicht teuer. Ja, am liebsten wäre es mir ja, Sie würden mir Ihren alten verkaufen. Hm. Den mochte ich zu gern. Den habe ich weggeschmissen. Wir wollten ihn im Haus nicht mehr haben. Der war keine 10 Schilling mehr wert. Na gut, macht nichts. Dann versuche ich es mal bei Abbott. So, aber jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten, Sydney. Sie wollen sicher noch arbeiten. Ja, aber ich arbeite gern mit kurzen Unterbrechungen. Das hält den Kopf frisch. Ihr Co-Autor Alex, der war schon lange nicht mehr hier. Oh, der ist faul und verrückt, kommt, wann er will, ein Witzbold. Und zwischendurch fühle ich mich von ihm ziemlich alleine gelassen. Ach, Sie müssen bald einmal wieder zum Dinner kommen. Ach, Sydney, ich bete zu Gott, dass es Alicia gut geht, wo sie auch ist. Und nicht wahr, Sie geben mir Bescheid, wenn... Ja, natürlich, Mrs. Lily Banks, wenn ich von ihr höre. Wieder ein Fehler von mir. Ich hätte die Alte fragen müssen, was die Polizei gewollt hat. Hätte das nicht jeder wissen wollen. Jedenfalls jeder, der schuldlos ist. Warum reitet die freundliche Hexe auf dem Teppich herum? Hallo? Na, wie geht's, du heimtückischer Mörder? Hallo, Alex. Doch, der finstere Mörder ist mit sich ganz zufrieden. Du, ich habe gerade deine Fernsehszenen vor mir. Sie sind mit der Nachmittagspost gekommen. Na und? Sehr hübsch, da kann ich gut weiterarbeiten. Übrigens, vor ein paar Minuten war die Polizei bei mir. Mensch, was hast du denen bloß erzählt? Du musst ja eine Mordshow gemacht haben. Wieso Show? Bei mir haben die so getan, als ob sie dich verdächtigen, Alicia umgebracht zu haben. Du hast die Leute perfekt auf den Arm genommen, hm? Stell dir vor, die haben sich nach deinem Charakter erkundigt. Junge, Junge, wenn ich da die Wahrheit gesagt hätte. Und? Hast du denen denn auch berichtet, dass ich jede Fernsehfolge, die ich schreibe, erstmal zu Hause durchspiele? Ich habe gesagt, Sidney, ein sehr verdächtiger Typ, der seine Frau prügelt, der eine völlig morbide Fantasie hat, immer nur Mord und Totschlag im Kopf. Außerdem hat er seine junge, reiche Frau überredet, in die gottverlassene Gegend von Rosie zu ziehen, wegen ungestörten Umbringens und allerstillster Waldbestattung. Hör auf, Alex, was wollten die Burschen denn wirklich wissen? Ja, du alter Geschichtenverdreher, pass auf, dass aus dem Scherz nicht ernst wird. Sie fragten nach eurem Verhältnis und ob es möglich ist, dass Alicia einen Geliebten hat. Mensch, Alex, wie kann sie mit einem Liebhaber durchgegangen sein, wo sie doch längst tief unter der Erde liegt, im Wald verscharrt, weißt du? Ach nee. Und wie haben Sie Ihre Frau getötet, Mr. Bartleby? Die Treppe hinuntergestoßen, Genickbruch. Am nächsten Morgen habe ich sie dann vor Tagesanbruch in einen alten Teppich gerollt und vergraben. Nie im Leben war mir wohler. Wenn ich könnte, täte ich es noch einmal. Unsere Fernsehzuschauer sind Ihnen sehr, sehr dankbar für diese Offenheit aus dem Munde eines Killers. Mord, ein Sport, den wir alle gern treiben würden, wenn wir den Mumm dazu hätten. Und darum brauchen Millionen Fernsehzuschauer uns, Alex, und darum nichts wie zurück an den Schreibtisch, okay? Die nächste Serie gehört uns. Mach's gut, alter Junge. Und lass dich nicht von den wilden Weibern ablenken, du Strohwitwer. Mensch, Alex, deine erste gute Idee. Nein, Ines ist aus. Ich hüte unsere gesammelten Kinder. Ich fühle mich irgendwie blöd. Kann ich verstehen, Sidney. Noch nichts Neues? Nein, nichts Neues. Hier war heute die Polente. Die kam kurz vor sechs. Ja, ich musste euren Namen angeben. Sie fragten nach Alicias Freunden in London. Ihr nehmt es mir doch hoffentlich nicht übel. Woher denn, Sid? Aber die haben uns komische Sachen gefragt, ob ihr euch zankt. Wir haben nur gesagt, ihr seid beide Künstler und wollt ab und zu allein sein. Sie glaubten das nicht so recht und meinten wohl, Alicia sei bei einem Freund. Von uns kam ein klares Nein. Du glaubst das doch auch nicht, Sid, ne? Nein. Na, hoffentlich versuchen sie dir nichts anzuhängen. Man sollte bei der Polizei mehr Hinseher einstellen, Corby. Sid, lass deine dummen Witze. Die können nicht teuer zu stehen kommen. Ach was. Grüße Ihnen. Könnt ihr euch denn nicht einmal vertragen? Sie haben sich ja ein tolles Fernglas angeschafft, Mrs. Lilybank. Beobachten Sie Annette? Nein, den Sperling da hinten. Der blustert sich so niedlich. Muss gerade gebadet haben. Ich bin gleich soweit, wenn ich die Glocke geputzt habe. Der Tee steht schon bereit. Aber wir haben es doch durch die Zeitungen erfahren. Der Mann hat seit Wochen gewusst, dass seine Frau gar nicht bei ihren Eltern war. Und dann seinen nächsten Nachbarn nichts erzählen, also da stimmt doch was nicht. Dabei sieht er ganz harmlos aus. Immer lächelt er, wenn man ihn trifft. Gar nicht wie ein Mann, der sich um seine Frau sorgt. Ich kannte ja Alicia ein wenig, wissen Sie. Sie geht ganz gern mal allein weg, ab und zu. Er ist ja Amerikaner. Was heißt das? Amerikaner sind gewalttätig, das ist bekannt. Ich frage mich nur, wann können Sie ihm etwas nachweisen? Die Polizei müsste doch rund um sein Haus alles aufgraben. Und nicht erst warten, bis kein Grab mehr zu finden ist. Zieht es vom Fenster, Mrs. Lilybank? Nein, nein, danke schön. Ich habe das Küchenfenster offen gelassen. Der Salmiakgeist, ich mag den Geruch nicht. Dafür ist es jetzt schön sauber. Übermorgen kommen Sie wieder, Mrs. Hawkins? Wie besprochen. Nachts schließen Sie Ihre Türen gut ab, Mrs. Lilybanks. So, ich verschwinde jetzt, damit Sie den schönen Abend noch genießen können. Hinter fest verschlossenen Türen. Ich darf mir doch Sorgen machen, oder? Seien Sie gegrüßt, Mrs. Lilybank. Ich bin pünktlich, 7:15 Uhr. Ich bringe auch ein paar Eulennarthen, Ipswichs beste Gladiolen mit dem besten Seidenpapier. Oh, wie schön, Sidney. Vielen Dank. Und diesen Rotwein für heute Abend oder für später, wie es passt? Oh, nein. Oh, gibt es denn einen Anlass? Haben Sie... Mr. Plummer vom ITV hat sich sehr positiv zu meiner Schattenserie geäußert. Noch nicht gekauft, aber die ersten Storys gefallen ihm. Also, ich bin optimistisch. Alex auch. Können Sie das nachfühlen, Mrs. Lilybanks? Endlich wieder gutes Geld für meine Meister-Kitsch-Geschichten. Großartig, Sidney. Ich weiß, wie hart Sie dafür arbeiten. Himmlische Düfte. Ja, ja, mein Lammbraten. Das ist ja ein schönes Stück. Seit wann benutzen Sie ein Fernglas? Haben Sie das in Ipswich gekauft? Ja. Im Antiquitätengeschäft? Ja. Ich habe es gekauft, um frühmorgens die Vögel zu beobachten. An so einem Morgen habe ich sie gesehen, Sidney. Wirklich? Sie trugen etwas Schweres auf der Schulter. Ja? Ach ja, das war der Teppich vielleicht. Wir sollten die Suppe essen, ehe sie kalt wird. So. Na, riecht gut. Ich war erstaunt, dass Sie so früh auf waren. Ein Tag nach Elisches Abreise war das. Tatsächlich? Das haben Sie sich ja gut gemerkt. Was haben Sie mit dem Teppich gemacht? Ich habe ihn weggeworfen. Stellen Sie sich vor, ich dachte, es wären Motten drin. Deshalb habe ich ihn vergraben. Eine Wahnsinnsaktion. Verbrennen wollte ich ihn nicht wegen eines möglichen Waldbrands, verstehen Sie? Ja, im Wald haben Sie ihn vergraben? Nein, etwas weiter draußen. Anscheinend verdächtigen Sie mich auch. Wie Alex, Ihre Mrs. Hawkins und all die anderen. Wie die Polizei. Ich verdächtige Sie nicht. Ich habe mich nur gewundert. Sie glauben, ich habe Alicia umgebracht, die Leiche im Teppich weggeschafft und verscharrt. Och, Unsinn, Sidney. Doch, Sie stellen mich auf die Probe. Deshalb wollten Sie den alten Teppich kaufen. Dabei hatten Sie längst gesehen, wie ich ihn aus dem Haus getragen habe. Lieber Sidney, wenn Sie mir sagen, dass nichts in dem Teppich war, dann glaube ich Ihnen das. Ich wollte sowieso niemandem davon erzählen, weder den Nachbarn noch der Polizei. Glaube ich Ihnen nicht. Sollten Sie aber. Hätte ich der Polizei nicht schon längst etwas verraten können? Und mit meinen Schwiegereltern? Auch kein Kontakt? Nein. Aber dass die guten Leute Ihnen auf die Pelle rücken, haben Sie sicher einkalkuliert. Kalkulieren. Haben Sie mich nicht zum Braten eingeladen mit klassischer Musik, Frau Nachbarin? Während ich die Soße abschmecke, ein wenig Beethoven. Sidney, ich muss Sie etwas fragen. Fragen Sie nur, Mrs. Neesem. Ich freue mich, dass Sie beide zu mir gekommen sind und wir reden können. Noch ein Kaffee? Hartley vielleicht? Nein. Hatten Sie mit Alicia vor Ihrer Abreise einen ernsthaften Streit? Bitte, ich bin doch Ihre Mutter, Sidney, und wir sind ernsthaft in Sorge. Nein, Mrs. Neesem, ehrlich nicht. Es ging ums Alleinsein, um Malen. Alicia wird sich mit mir in Verbindung setzen, sobald sie heimkommen will. Sie weiß ja, dass ich hier zu erreichen bin. Schriftsteller und Maler, alles wissen Sie besser als andere Leute, nicht wahr, Hartley? So sind alle jungen Leute. Wie recht du hast. Sie lehnen es ab, wie andere Menschen zu leben, ruhig und friedlich und Gutes wie Schlechtes hinzunehmen, nicht wahr, Hartley? Wollen unbedingt für sich leben, diese Sensibelchen. Und dann kommen sie nicht zurecht. Übrigens lässt meine Nachbarin fragen, ob sie eine Tasse Tee bei ihr trinken wollten. Sicher hat Alicia von Mrs. Lilybanks erzählt. Ja, sie mochte sie sehr gerne. Na ja. Und wenn es Neues gibt, Sidney, geben wir uns alle Nachricht. Versprochen, Mrs. Neesem. Alicia musste ja immer ihren Willen durchsetzen. Auch als sie Sidney heiratete. Eine Weile konnte sie das aushalten, aber auf die Dauer. Sie verträgt keine Belastung. Was sie braucht, ist ein ruhiges, solides Leben, wie sie es von zu Hause gewohnt war. Schon bei der Hochzeit hatte ich für Sidney Bartleby nicht viel übrig. Und jetzt, offen gesagt, gefällt mir sein Verhalten auch nicht. Was wollen Sie damit sagen, Mrs. Neesem? Er benimmt sich nicht wie ein Mann, dessen Frau verschwunden ist. Völlig kühl ist er, als ob er wüsste, wo sie ist und es uns nicht sagen will. Aber ich glaube, es ist ihm egal. Nehmen Sie es mir nicht übel, Mrs. Lilybanks, dass ich Sie offen rede, aber wir sind in Sorge. Seit einem Monat. Oder ob die beiden eine geheime Abmachung getroffen haben, von der Sie niemand etwas sagen? Wie bitte? Mir haben Sie schlicht und einfach gesagt, dass Sie sich eine Weile trennen wollten. Das habe ich schon so oft gehört, dass es mir zum Hals heraushängt. Mir auch. Ich denke eher an eine ernsthafte Vereinbarung. Eine Scheidung zum Beispiel. Einen anderen Mann hat sie nie erwähnt. Nein, nie. Ja, also allmählich müssen wir auf alles gefasst sein. Auch darauf, dass er sie umgebracht hat. Ich hoffe, Sie sagen uns, Mrs. Lillipanks, wenn Sie Sidney in Verdacht haben. Bitte weinen Sie nicht. Haben Sie einen Streit bemerkt? Sicher, Sie haben sich mal gezankt wie jedes Ehepaar. Das klingt, als wären Sie dabei gewesen. Wann? Einmal hörte ich lautes Schreien in der Küche abends, als ich zum Dinner drüben war. Es dauerte bloß ein paar Sekunden. Wessen laute Stimme? Sidneys. Haben Sie gesehen, dass er geschlagen hat? Lieber Himmel, nein, niemals. Also, Sie mögen Sidney? Ich finde ihn interessant, manchmal amüsant. Er hat großartige Einfälle. Ja, für sein Notizbuch, für Geschichten, die er nicht verkaufen kann. Notiz, 13. August. Immer noch nicht ganz in die Gefühlswelt eines Mörders eingestiegen. Etwas fehlt mir. Allerdings, bereits beim Planen und Ausspielen fange ich an zu schaudern. Was fühlt ein Mörder nach der Tat? Möglichkeiten. Geistige und physische Beklemmung, Trübsinn, Einsamkeit, vielleicht nur Unbehagen oder Beschämung über die eigene Grausamkeit. Bin mit meinen Fantasiebildern unzufrieden. Wahrscheinlich, weil ich kein echter Killer bin. Sehr reizvoll, auf die von mir selbst geschaffenen äußeren Umstände nur im Kopf zu reagieren. Allerdings, ob es mir alles ein bisschen über den Kopf wächst. Neue Notizen, Mr. Bartleby? Ja. Für eine Fernsehserie. Leider. Mein Traum ist es, mit einem großen Roman herauszukommen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie dabei stören sollte. Was ist diese Medienschreiberei gegen ein richtiges Buch? Bin gleich wieder verschwunden, Mr. Bartleby. Noch eine kleine Frage. Vorhin hat mir Mrs. Lillibanks berichtet, ein mich völlig überraschender Anruf, dass sie Sie mit einem Teppich über der Schulter gesehen hat, den Sie irgendwo hinschleppen wollten. Stimmt das? Ja, es war ein alter Teppich mit Motten drin. Ich wollte ihn nicht verbrennen und die Müllabfuhr kommt hier auf dem Lande nur alle 14 Tage. Deshalb habe ich ihn vergraben. Wann haben Sie ihn vergraben? Och, vor ein paar Wochen. Im Juli? Ja. Erinnern Sie sich noch an das Datum? Gleich nach der Abreise meiner Frau. Ich war früh aufgewacht. Ganz früh, fast noch vor Tagesanbruch. Ja. Wo haben Sie den Teppich vergraben? An der Straße nach Parham. Von hier aus gesehen, im Wald. Erzählen Sie bitte, wie Sie das gemacht haben. Mit einer Forke habe ich den Boden gelockert, dann habe ich ein Loch gegraben. Zigarette? Danke, nein. Sie könnten sicher den Platz wiederfinden. Ich könnte es versuchen. Es ist noch nicht dunkel, dann wollen wir den Versuch doch gleich mal machen. Ist das die richtige Straße? Nach Parham? Ich kenne sie genau. Und der Wald? Links von hier. Fahren Sie ein bisschen langsamer jetzt. Da, hier, das könnte es sein. Gar nicht so leicht. Was? Sich an bestimmte Bäume und Büsche zu erinnern. Moment, ich bin gleich wieder da. Da, da, drüben am Straßenrand hat mein Wagen gestanden. Aber hier ist jetzt mehr Unterholz als damals. Kann schon sein. Gucken Sie nur in Ruhe. Nein. Nein. Hier, hier. Denke ich. Na schön. Ich markiere die Stelle. Geben Sie mal den Stein da drüben, den dicken. Ja, danke. Na, die Markierung reicht. Wir kommen morgen wieder hier. Bartleby? Wir haben ihn endlich gefunden, Ihren Teppich. Ach, Herr Inspektor. An meiner Stelle? Im Umkreis Ihrer Stelle, würde ich sagen. Bei der fünften Grabung. Allmächtiger. Das tut mir leid, wirklich. Meine Leute haben Schwielen an den Fingern. Auf jeden Fall habe ich Sie im Prinzip an die richtige Stelle geführt. Im Prinzip, ja. Sehen Sie? Wir haben, wie von Ihnen angekündigt, einen alten vermotteten Teppich gefunden. Jetzt hat er allerdings mehr Schimmel als Motten. Das kann ich mir vorstellen. Sie müssen an dem Morgen einen Energieschub gehabt haben. Ja, Inspektor. Ich wollte genauso tief graben, als ob ich wirklich jemanden dort vergraben hätte. Ach so. Das brauche ich für eins meiner Bücher. Wissen Sie, wie viele Wurzeln man treffen kann, wie lange es dauert und so. Sie verstehen? Ah, die Probleme eines Romanschriftstellers. Nein, eines Fernsehroutiniers. Vielen Dank, dass Sie mich angerufen haben, Inspektor. Bitte. Sind Sie morgen irgendwann zu Hause? Ich muss nur ein paar Besorgungen machen. Ich werde am Nachmittag mal vorbeikommen. Die kühle Gelassenheit des Engländers. Inspektor Brockway führt Sie beispielhaft vor. Mir, dem aufgeregten Amerikaner. Vielleicht haben die Beamten, waren es 10 oder 12, doch eine Leiche im Teppich gefunden. Sie lassen den Mörder erst einmal in seinem Bett schlafen und überrumpeln ihn nachts, damit er im Schock gesteht. Der Boden ist verdammt hart in diesem Gelände. Einmal graben ist schlimm, 5-mal graben Wahnsinn. Neue Wendung der Handlung. Mit Mrs. Lillibanks ins Gespräch kommen, bevor der Inspektor ihr vom Teppich berichtet und der fehlenden Leiche. Ja, da ist eine frisch gebügelte Hose angesagt und ein sauberes Hemd. Auch Blumen. Eine Rose aus dem Garten. Oder vielleicht Blumenkohl. Leider konnte ich nicht früher. Ich musste der Polizei helfen. Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Lillibanks. Mrs. Lillibanks, hören Sie mich? Seien Sie gegrüßt, Mrs. Lillibanks. Ich habe ein paar Steinnelken für Sie. Sie mögen doch so etwas Wildes. Mrs. Lillibanks, Mrs. Lillibanks, was haben Sie? Warten Sie, ich helfe Ihnen aufs Sofa. Wo haben Sie denn Ihre Medizin? Mrs. Lillibanks. Ach, unser Wasser. Nein, Cognac. Mrs. Lillibanks. Was wird man bei 999 von meinem Anruf halten? Sydney Bartleby meldet den Tod einer Frau, die ihn gerade denunzierte, weil er mysteriöserweise einen Teppich vergraben hat. Ihr Tod natürlich durch Schock. Er kannte doch die Herzbeschwerden der alten Dame. Warum stand sie so starr am Sofa und antwortete nicht? War sie so versteinert? Vor Angst, als sie mich sah. Mich, den Mordverdächtigen. Meine Fingerabdrücke sind überall. Auf der Klinke, der Tasse mit dem Cognac, dem Telefon. Ich habe sie wirklich nicht erschlagen. Soll ich der Polizei ihren Tod melden? Einen Herzanfall? Polizei Ipswich. Kann ich bitte Inspektor Brockway sprechen? Tut mir leid, er hat das Revier vor 2 Minuten verlassen. Kann ich etwas ausrichten? Ach, nein, danke. Wenn er auf dem Weg hierher ist, sollte ich warten. Nach Hause gehen sieht schlecht aus. Ob ich ein Plaid über sie legen sollte? Ich kann sie nicht ansehen. Wo mag Alicia sein? Wenn sie lebt, muss jemand sie aushalten. Wenn jemand sie aushält, muss sie mit ihm schlafen. Auf der Fensterbank liegt das Fernglas. Ich hätte Lust, es auf Weitsicht zu stellen und in aller Ruhe mein eigenes Haus zu begucken. Hallo. Hallo, Mrs. Lillibanks. Die Tür ist offen, Mrs. Hawkins. Was machen Sie denn hier? Es ist schrecklich. Mrs. Lilybanks ist tot. Was haben Sie getan? Ich habe es gewusst. Ich... Mörder! Ich warte hier auf die Polizei, auch wenn Ihnen das nicht passt. Raus hier! Ich sagte bereits, ich warte auf die Polizei. Mr. Bartleby, was machen Sie denn hier? Inspektor Brockway, gerade habe ich versucht, Sie zu erreichen. Was gibt's denn? Mrs. Lilybanks hat einen Herzanfall gehabt. Sind Sie der Inspektor? Als ich eben kam, da traf ich den da hier. Eiskalt guckt mich der an. Und dann sehe ich Mrs. Lilybanks. Steif und tot. Ja, ja, denken Sie die Arme nur zu, Herr Inspektor. Warum hat das der Kerl nicht schon längst getan? Mr. Bartleby, was ist dir vorgefallen? Mir hat er gesagt, bitte. Ich kam ungefähr 7:15, ging nach mehrmaligem Rufen ins Haus. Im Wohnzimmer stand sie da, die Hand aufs Herz gepresst. Sie konnte nichts mehr sagen und stürzte hin. Ich hob sie auf das Sofa, wo sie starb. Einfach so. Und wann sind Sie gekommen, Mrs. Hawkins? Woher kennen Sie mich denn? Hawkins, Haushaltshilfe steht im Protokoll und nun bitte ich um Antwort. Vor 5 Minuten. Ich habe den vorgefunden. Was sucht der hier? Ja, Mr. Bartleby, warum sind Sie hergekommen? Ich wollte Sie besuchen, mit ihr sprechen, auch Sie beruhigen, verstehen Sie? Sie glaubte vielleicht, ich sei böse mit ihr, weil sie Ihnen die Teppichgeschichte verraten hat. Mrs. Hawkins. Herr Inspektor? Wissen Sie, wer der Arzt von Mrs. Lilybanks war? Ich brauche ihn wegen des Totenscheins. Ja, es ist Dr. Twade. Er wohnt gleich hinter der Kirche. Danke, Mrs. Hawkins. Dann brauche ich Sie einstweilen nicht mehr. Ich habe mit Mr. Bartleby allein zu reden. Ja, das muss wohl sein. Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Habe ich das richtig gehört? Sie versucht, mich eben telefonisch zu erreichen? Ich habe bei Ihrer Station angerufen. Wollten Sie mir den Tod von Mrs. Lilybanks mitteilen? Ja, aber mir lag daran, Ihnen dies selbst zu sagen. Dann dachte ich mir, Sie wären auf dem Weg hierher. Warum? Sie wollten Sie doch sicherlich über den Inhalt der Teppichrolle beruhigen. Genau das hatte ich vor. Dann wollte ich zu Ihnen. Wozu? Um Sie zu fragen, ob Sie noch etwas anderes im Wald vergraben haben oder anderswo. Nein. Vielleicht doch, denken Sie mal nach. Glauben Sie, ich hätte was vergessen? Möglicherweise haben Sie es auch durcheinander gebracht. Ich verstehe Sie nicht. Mit einer Geschichte, die Sie gerade schreiben. Ach was. Ich stelle mir vor, dass Sie das Teppichbegräbnis deshalb so auffällig in Szene gesetzt haben, weil Sie annahmen, dass Mrs. Lilybanks Sie beobachtet und dass Sie vorher oder nachher tatsächlich einen Körper vergraben haben. Kein Mensch verscharrt einen vermuteten Teppich so tief wie Sie, wenn er nicht damit etwas vortäuschen will. Sie suchen also noch immer die Wälder nach einer Leiche ab? Nicht unbedingt die Wälder. Was geschah am Morgen nach der Abfahrt Ihrer Frau, Mr. Bartleby? Haben Sie Mrs. Lilybanks nicht danach gefragt? Sie hatte ja das Fernglas. Haben Sie vielleicht an dem Morgen, als man Sie mit dem Teppich gesehen hat, irgendwo noch ein anderes Loch gegraben, damit die Sache am nächsten Tag schneller ging? Welche Sache? Warum denn nicht am gleichen Morgen? Wozu diese Zeit verschwinden? Weil es hell wurde. Sie müssen zum Vergraben eine gute Stunde gebraucht haben. Mehr? So stark wie Ihre Polizisten bin ich nicht. Haben Sie Ihre Frau umgebracht und vergraben, Mr. Bartleby? Nein. Es steht Ihnen frei zu behaupten, dass meine Theorien Blödsinn sind. Oh, da bin ich vorsichtig. Ich habe selbst eine Schwäche für Theorien. Ich will Sie nicht länger aufhalten, Mr. Bartleby. Gute Nacht. Und Ihre zweite Theorie sagt Ihnen, dass ich auch am Tod von Mrs. Lilybanks schuld bin. Wie kommen Sie darauf? Warum glauben Sie, dass ich meine Frau umgebracht habe? Ich habe nicht gesagt, dass ich das glaube, aber Sie machen uns unsere Arbeit nicht gerade leicht. Gute Nacht, Inspektor. Gute Nacht, Mr. Bartleby. Bartleby? Ich habe schon mal angerufen, altes Haus. Denke, du bist schon im Kittchen? Alex, aber wieso denn? Wegen dieser Teppichgeschichte. Die kam heute Abend in den 7-Uhr-Nachrichten. Es wurde gesagt, dass die Polizei den Teppich erst vor ein paar Minuten gefunden hat. Den ganzen Tag über wurde gesucht. Aha. Mensch, Sidney, probierst du eine neue Schattengefolge aus? Da mache ich mit. Die Sache hört sich vielversprechend an. Im Ernst, mein Bester, das ist keine Geschichte, sondern die Wahrheit. Aha. Du hast den Teppich vergraben? Mit nichts drin? Ich habe einen Teppich vergraben, jawohl. Ein Meter tief, Mensch? Seht ihr, du bist doch nicht ganz dicht. Nein, ich hab's. Du hast dir vorgestellt, der Teppich sei Alicia. Viel einfacher. Alicia liegt unter dem Teppich. Sie haben bloß nicht tief genug gegraben. Warte nur, morgen wird es noch aufregender. Eine Nachbarin soll dich durch Fernglas beobachtet haben? Das kann doch nur Mrs. Littlebanks sein, oder? Ja, genau. Also, Alex, warum rufst du eigentlich an? Doch nicht wegen dieses Unsinns. Ja, mal ehrlich, Sidney. Steckst du in irgendeiner Patsche? Mir kannst du es doch sagen. Natürlich stecke ich in einer Patsche. Alicia war in dem Teppich und Mrs. Lilybanks glaubt, gesehen zu haben, wie unten die Füße herausguckten und oben ein Arm. Du hast sie also hinausgetragen? Ja, aber ganz woanders vergraben. Das finden die nie. Ich hab sie rausgerollt und... Ach, Alex, ich muss jetzt aufhören. Ich bin müde. Was willst du eigentlich? Also gut. Der Zweck meines Anrufes ist dir zu sagen, ich bin in der kommenden Woche zu Hause und arbeite an unseren neuen Schattenfolgen. Wenn du irgendwas willst, ich bin hier. Okay, Alex, danke schön. Ich werde dran denken. Moment. Komme. Tag, Mr. Bartleby. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so überfalle. Dr. Tweed hat es abgelehnt, den Totenschein für Mrs. Lilybanks zu unterschreiben. Ich denke, das sollten Sie wissen. Das bedeutet? Das bedeutet, dass eine Autopsie und eine gerichtliche Untersuchung angeordnet wird. Was sagten Sie, war der genaue Grund Ihres Besuchs? Ihr zu versichern, dass ich hier die Benachrichtigung der Polizei nicht übel nehme. Ja, ja, Mr. Bartleby. So gehen nun die Wochen dahin und Ihre Frau meldet sich nicht. Allmählich glaube ich doch, dass sie mit jemand zusammen ist. Mit einem Mann. Und das nicht zugeben will. Wenn sie sich jetzt meldete, müsste sie es ja eingestehen. Räumen Sie sich das heute so zusammen. Wie kann sie ohne Geld auskommen, Inspektor? Oder sie hat unter einem anderen Namen eine Stellung angenommen. Das glauben Sie? Das schließe ich nicht aus. Ich habe durch das Fernglas aus Mrs. Lilybanks Fenster gesehen, allerdings in der Dämmerung. Ich würde sagen, man kann sich irren bei so einem großen Teppich, ob da was drin ist oder nicht. Graben Ihre Leute noch immer im Wald? Ja, und das ist vom polizeilichen Standpunkt das einzig Logische. Natürlich sehen wir uns gleichzeitig in Brighton und Umgebung um. Das einzig Logische für mich ist, ebenfalls Brighton und Umgebung abzusuchen. Wenn sie ihre Frisur verändert hat, werde ich sie eher erkennen als andere. Hätten Sie etwas dagegen, dass ich für ein paar Tage nach Brighton gehe? Nein, Sie müssten nur mit der Polizei dort in Verbindung bleiben. Okay, ich rufe Sie von unterwegs an. Hallo, Alex. Hast du was Neues über den Schatten gehört? Von wo rufst du an? Was sind das für Geräusche? Viktoria-Bahnhof. In 45 Minuten geht mein Zug. Was machst du in London? Ich will Alicia suchen. Hast du was vom Sender gehört? Jawohl, mein Alter. Heute Morgen kam der Brief. ITV zahlt 800 Pfund für jede Story. Aha. Das ist Durchschnitt. Aber ich will nichts dagegen sagen. Sid, hast du noch einen Moment Zeit? Ganz kurz. Es kommt mir wie ein Wunder vor, dass die unsere Polizeigeschichten geschluckt haben. Wieso? Was soll das heißen? Dein Name steht doch mit auf dem Manuskript. Wenn du nun ins Kittchen kommst... Ach Quatsch, Kittchen. Verdacht ist nicht Kittchen. Sicher nicht, aber wenn alles noch schlimmer wird... Es wird nicht schlimmer. Dazu fahre ich ja nach Brighton, um meine ausschweifende Ehefrau aufzustöbern. Alex, mein Zug kommt. Freuen wir uns. Wir haben den Bildschirm erobert. Hurra, hurra, hurra. Willkommen, Sidney. Komm rein, setz dich. Das ist Ihre Schreizeit. Macht dir doch nichts aus, oder? Aber nein, Carpi. Ich kann sowieso nur 10 Minuten bleiben. Ich muss nach Brighton. Alles gelesen, die ganzen Blätter. Alicia verschwunden, Nachbarin tot und du schleppst euren Teppich. Echt irre. Zigarette? Danke. Und, was ist jetzt? Ich denke, ich werde Freitag, Sonnabend dort bleiben. Wenn Alicia einen Freund hat, dann kommt er wahrscheinlich am Wochenende. Etwas leiser, ihr Mäuse. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Dass du es jetzt darauf kommst? Ines und ich haben schon vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Uns ist keiner eingefallen. Tut mir leid, Sid. Weißt du, ich habe so ein Gefühl, es ist nur ein Gefühl, verstehst du, dass es jemand ist, den sie hier kennengelernt hat, auf einer von euren tollen Partys. Wann war die letzte? Ich habe in meinem Notizbuch keine Zeile gefunden. Im März. Oh Mann, so ungefähr. Ich weiß nur noch... Die Leute standen an den Wänden, dazwischen die Kinder. Ich kannte wieder mal nicht alle. Warte mal. Hier. Ja, ein Mann hat damals länger mit Alicia gesprochen. Gut angezogen, braunes Haar, schicker Anzug. Ein bisschen zu korrekt für unsere Bude hier. Aber den Namen müsste ich eigentlich wissen. Solche Typen haben wir seltener. Könntest du Ines mal fragen, wenn sie zurück ist? Ja, Sid, natürlich. Ich rufe euch an, muss zum Zug. Entschuldige, dass ich so unhöflich bin, Carpi. Bye. Halt die Ohren steif, Sid! Ines ist nie da, wenn ich anrufe oder zufällig vorbeikomme. auch merkwürdig. Was fällt wem wann auf? Thema. Carpi trägt immer die gleichen schlabbrigen Hauskleider. Die Kinder schreien total verrückt. Alle verdächtig. Irgendwie. Nur ich? Nee. Im Abteil sitzen 5 Personen und niemand würdigt mich eines Blicks. Als ob mein Bild wegen Alisha nicht in allen Zeitungen gewesen wäre. Gar nicht lange her. Also kann ich mich in Brighton unauffällig zum Polizeirevier durchfragen. Sicher werden die braven Beamten Alisha finden. Tot oder lebendig, wenn ich ihre Fantasie ein bisschen anrege. Taxi! Fahren Sie Ihrem Kollegen nach. Da vorne rechts um die Ecke. Richtung Stadt? Weiß ich noch nicht. Der Fahrgast da vorne ist ein Freund von mir. Dem auf den Fersen bleiben. Den kriegen wir. Ich werde Sie dirigieren. Fahren die jetzt zur Seepromenade? Scheint so. Jetzt geht's stadtauswärts. Fahren Sie langsamer bitte. Nicht so nah ran. Okay. Und jetzt Tempo vorbei. Können Sie in der Einfahrt da vorne stoppen? Wollen Sie hier aussteigen? Moment, da sind Sie. Die Frau mit dem Motorroller da scheint auf ihn gewartet zu haben. Sieht gut aus. Schönes rotes Haar. Und er gleich auf Sie los. Den hat es erwischt. Ich habe mir's anders überlegt. Das reicht für heute. Fahren Sie zum Bahnhof zurück, ja? Mit Vergnügen, Mister. Besser, als wenn Sie ihn gleich umbringen. Damit will ich nichts zu tun haben. Der Geschichtenerzähler. Zweiteiliges Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Mit Bruno Ganz in der Titelrolle. Und Eva-Maria Bauer, Peter Bongartz, Ute Dukat, Gerlach Fiedler, Irm Herrmann, Hartmut Kolakowski, Günter Mack, Annemarie Marx-Rocke, Gerd Samariter, Jörg Schade, Wolfram Weniger sowie Sabine Sinjen. Technik Jutta Sidden, Toningenieur Johannes Carstens, Regieassistenz Vera Wildgrube, Funkfassung und Regie Hans-Dieter Schwarze. Sie hörten heute den ersten Teil.